Das geht nicht. Da muss er raus. Danke Ihnen. Danke Ihnen vielmals. Das ist wirklich echt. Bist ruhig. Da kann ja keiner. Also, wo ich den Hund eben hab bellen hören, da fällt mir gleich die erste Geschichte ein vom Grafen Bobby. Also, der hat ein einziges Mal in seinem Leben eine Tischrede gehalten. Und das war, als er noch beim KUK Militär war und seinen Abschied genommen hatte. Da haben sie einen großen Casino-Ball für ihn veranstaltet. Und er musste natürlich eine Abschiedsrede halten. Naja, jedenfalls, man hat ihm ein Manuskript geschrieben und die Rede findet statt. Und es geht auch alles gut bis ganz zum Schluss. Da hat er plötzlich zu sagen, also, ich werde die schöne Zeit beim Militär niemals vergessen. Es war wundervoll. Vor allem hatten wir so viel Freude bei unseren wundervollen Festen und... Ja, da souffliert ihm der Mucki, der hat das Manuskript auf den Knien. Bellen! Sagt er, was ist? Bellen! Ach so. Wow! Also das war immer ein wegen dem Hund da. Ja, und das sagt er, weißt du, das ist so seine Devise gewesen immer vom Grafen Bobby. Weißt, Mucki, das ist im Leben wie bei einer Lawine. Einmal herunter und einmal herauf. Bobby und Mucki treffen sich am Kärntnerring. Da sagt der Bobby, du Mucki, weißt schon den neuesten jiddischen Witz, also pass auf. Sagt der Schlesiger zum Isaac, ach, sagt der Mucki, tu mal mit deinen jiddischen Witzen, erzähl dir mal einen anderen. Also schön, treffen sich zwei Chinesen, sagt der eine zum anderen, also hören Sie zu, Herr Schlesinger. Bobby macht eines Tages eine Seereise. Und da fragt er den Mucki, der schon mal eine Seereise mit einem großen Passagierdampfer gemacht hat. Weißt, Mucki, was muss man denn da mitnehmen auf so eine Seereise? Ich hab ja gar keine Ahnung, was man da so braucht. Da sagt er, weißt, Bobby, erst einmal sind ja sehr viele Damen auf so einem Schiff. Da nimmst du am besten, nimmst du Gummipräserl mit und dann nimmst du gegen das Schlechtwerden, holst du dir Tabletten. Ach so, schön, fein. Er geht in eine Apotheke, sagt, Herr Provisor, bitteschön, ich hätte gern 100 Präser und dann geben Sie mir noch 100 Tabletten gegen Schlechtwerden. Na schön, der Apotheker gibt es ihm und sagt dann, als der Graf herausgeht, ach, bitteschön, Herr Graf, entschuldigen Sie eine Frage. Warum kaufen Sie denn gleich 100 Präser, wenn Ihnen hinterher sowieso immer schlecht wird? Also, wir sind nun auf See inzwischen und er geht am ersten Morgen auf dem Schiff, geht er an Deck, wundervolles Wetter, die Sonne, blauer Himmel, das Wasser ringsrum, da schaut er und sagt, okay, hier sind wir schon. Und dabei fällt ihm das Monokel aus dem Auge direkt über Bord hinunter ins Wasser. Da kommt der Offizier vorbei zufällig und er sagt, ach, bitte schön, Herr Kontrolleur, helfen Sie mir, können Sie nicht mal anhalten lassen. Mir ist soeben mein Monokel in den Pazifik gefallen. Da sagt er, aber mein Herr, das ist doch der Atlantik. Na schauen Sie, wie schlecht ich ohne Monokel sehen kann. Naja. Als er dann zurück in Wien ist, entschließt er sich nun endlich auch mal ein Telefon anzuschaffen. Und für sein erstes Gespräch dann wählt er die Nummer von Baron Mucki. Servus Mucki, du, ich hab jetzt ein Telefon. Also wenn man bedenkt, dass man so daheim sitzt, so ganz gemütlich und du sitzt auch so daheim und wir beide, wir können so richtig miteinander gemütlich plaudern. Sagt er nach einer Weile, sag mal Mucki, hast du denn auch ein Telefon? Ja. Eines schönen Tages spaziert der Bobby etwas außerhalb von Wien, in der Landschaft umher. Da überkommt ihn der Drang zu einem großen Geschäft. Also er macht sich auf zur nächsten Bahnstation. Dort hängt ein Schild bei der Toiletten, wegen Renovierung geschlossen. Oh Gott, was macht er jetzt? Er geht raus. Zufälligerweise kommt ein Fiaker daher. Den nimmt er. Aber der Weg zur Stadt ist noch unendlich weit. Und es drückt und drückt und drückt. Und der Fiaker fährt so langsam. Also schließlich in seiner Verzweiflung zieht das Hosel runter und macht sein Geschäft mitten in Fiaker. Der Kutscher hat Gott sei Dank nichts gemerkt. Am Zielort angekommen, zahlt er ein fürstliches Trinkgeld und steigt aus. Ein paar Tage später nimmt er sich in Wien ein Fiaker. Es ist zufällig dasselbe. Man fährt los. Da dreht sich der Kutscher nach einer Weile herum und sagt, no, was ist, Herr Graf, wollen wir wieder scheißen? Denk dir, Bobby, gestern, sagt der Mucki, gestern sind mir alle meine Socken in der Wäsche eingelaufen. Jetzt sind sie mir alle miteinander zu klein geworden, kann ich nicht mehr tragen. Da sagt der Bobby, weißt was? Wasch dir halt auch mal die Füße. Also, der Bobby hatte auch einen Diener, der ihn umsorgt hat, bis er endlich mal geheiratet hat. Und eines Tages fragt der Bobby ihn, du Franz, du Depp, warst beim Hofrat Schmädel und hast ihm alles ausgerichtet, was ich dir gesagt habe? Herr Graf, entschuldigen bitte schön, ich hab den Herrn Hofrat Schmädel nicht sprechen können. Ja, ich hab dir doch gesagt, du musst ihn sprechen. Ja, bitte schön, Herr Graf. Das war unmöglich. Erstens ist er gestern gestorben. Ja, und zweitens... Der Bobby, der geht auf den Kärntnerring. Wird Ihnen allen ein Begriff sein, der Kärntnerring ist berühmt. Also der Bobby geht auf dem Kärntnerring promenieren. Da trifft er den Mucki, wie üblich. Aber Bobby, sagt er... Wie laufst denn hier herum mit dem offenen Hosentürl? Man kann ihn ja sehen. Na und? Gestern hat er mich blamiert, heute blamier ich ihn. Jetzt kommt was wirklich. Jetzt kommt was wirklich Harmloses. Also der Bobby tritt in ein Geschäft und möchte einen Globus kaufen. No, er dreht nachdenklich eine Weile die bunte Weltkugel hin und her, überlegt. Und dann sagt er zögernd, oh, ganz fesch, dieser Globus. Aber jetzt sagen Sie mal, haben Sie nicht einen Globus von Österreich-Ungarn? Also, der Bobby muss verreisen. Und da er seiner Freundin, damit sie ihn nicht so recht traut, ist auch immer ein bisschen eifersüchtig, da bittet er den Mucki, du, sag mal, kannst mir nicht auf die Mitzi aufpassen, solange ich weg bin. Passt fein auf. Der Mucki sagt, das mache ich für dich, natürlich. Also der Bobby verreist. Er kommt zurück. Sein erster Weg zum Mucki stürzt auf ihn zu und sagt, du, no, was war? Also hör zu, sagt der Mucki. Die ersten Tag ist es ganz gut gegangen. Aber am Samstag ist sie mit einem Herrn im Separé vom Sacher gewesen. Na und? Sie haben soupiert und mindestens 10 Flaschen Champagner getrunken. Na und? Ja, dann sind sie ausgefahren mit dem Fiaker und hinternach so zu einem kleinen, verschwiegenen Hotel. Na und? Ja, dann sind sie halt eingegangen. Na und? Na, ich bin auf einen Baum davor gestiegen und konnte das Zimmer hineinschauen. Na und? Oh, sie haben sich ein Busserl gegeben. Na und? Ja, sie haben sich dann halt ausgezogen. Na und? Und dann sind's mitsammen ins Bett gegangen. Tja, und? Ja, dann ist Licht ausgegangen. Und ich habe nichts mehr sehen können. Schrecklich, sagt der Bobby, diese Ungewissheit. Also der Bobby, der geht ja auch viel spazieren in der Stadt und außerhalb. Also er geht auch mal im Prater herum und hat einen sehr großen Spazierstock. Da kommt der Mucki an und sagt, Servus, Bobby, was denn den Stock her? Na, das ist ein Erbstück von meinem Großvater Selig. Oh, wirklich, Bobby, ein charmanter Stock. Na, und der Griff aus Elfenbein geschnitzt, wundervoll, eine herrliche Arbeit. Also, ich muss schon sagen, das ist einmalig. Es ist wirklich ein sehr charmanter Stock, gell? Weißt, Mucki, ist nur schade, dass ich den Griff abschneiden muss. Ja, warum denn, um Gottes Willen, muss denn den Griff abschneiden? Ja, aber siehst du das nicht? Weil er mir halt viel zu groß ist, der Stock. Ach so. Ja, sag mal, warum schneidest du denn dann den Stock nicht unten ab? Tja, unten passt er mir doch, der Stock. Aber oben, oben ist er. Also, Bobby, wie auch die schönen Wiener gehen ja gerne in die Oper und er sitzt eines Tages in der Hofoper und in der Pause, da schaut er so um sich, wir sehen, wen er alles trifft, vielleicht hinterher. Und da sieht er unten im Parkett, sitzt der Mucki und da schreit er runter, Servus, Mucki! Der Mucki schaut drauf, entdeckt ihn auch und sagt, Servus, Bobby, wo warst denn gestern? Wir waren doch verabredet miteinander. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, warum nicht? Na, wegen der Leid hier. Na, dann gib aber ein Stichwort. Puff. Ja. Stell dir vor, Mucki, ich fahr nach links und neben mir sitzt ein Herr und liest die Zeitung. Auf einmal fällt er um und ist tot. Der Schlag hat ihn getroffen. Ach, furchtbar peinlich, gell? Stell dir vor, so dicht neben mir. Vielleicht hätte der mich treffen können. Mucki fragt den Bobby, du, ich hab gehört, du hast dir einen neuen Wagen gekauft, stimmt das? Ja, einen ganz großen, knallroten. Du, ich sag dir, der schaut dir vielleicht aus, du. Ja, sagt der Mucki. Wo ist er denn? Ihn kann ich nirgends entdecken. Ja, weißt du, ich habe ihn im Schaufenster stehen lassen. Ja, im Schaufenster? Geh, was soll er denn da? Na, weißt du vielleicht einen besseren Parkplatz? Also, der Bobby hat nach langem Hin und Her endlich geheiratet. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht trifft er den Mucki. Ja, aber was hast denn, Bobby? Bist du so bleich? Hast schon Krach gehabt mit deiner Frau? Na, viel schlimmer. Hinterher habe ich nicht daran gedacht, dass ich jetzt verheiratet bin und habe ihr 100 Schilling aufs Nachtkastel gelegt. Na, Bobby! Na, und was ist passiert? Sie hat's genommen. Du, Bobby, ja? Was schenkst denn deiner Frau zum Geburtstag? Ehrlich, ich hab gar keine Ahnung, Mucki. Mögen tät's halt goldene Ohrringe, aber ich glaub, die kriegt's erst nächstes Jahr. No, und was schenkst dir heuer? Ich lass dir vielleicht erst mal die Uhren durchstechen. Stell dir vor, Mucki. Letzte Nacht hat mir träumt, ich bin ein Pferd auf der Weide und fress dauernd Gras. Ist das nicht schrecklich? Warum soll denn das schrecklich sein? Es war doch nur ein Traum. Ja schon, aber wie ich aufgewacht bin, hat die halbe Matratze gefehlt. Stimmt es, Bobby, was die Mitzi überall herum erzählt? Dass bei dir der Geschlechtsverkehr 1 Stunde und 32 Minuten dauert? Okay, so lang? Eine halbe Stunde brauchst, bis du soweit bist. 2 Minuten dauert das Ganze. Und nachher liegst 1 Stunde in Ohnmacht. Der Bobby fährt nach Bukarest. An der Grenze ist Zollrevision. Bobby muss den Koffer öffnen. Der ist randvoll mit Butterbroten. Aber Herr Graf, was um Himmels Willen wollen Sie denn mit den vielen Butterbroten, sagt der Zöllner. Ja, wissen Sie, mein Freund, der Baron Mucki, hat gesagt, in Bukarest bekommt man die schönste Frau um ein Butterbrot. Im Club ist es wieder einmal entsetzlich langweilig. Mucki gähnt. Da sagt der Bobby, du Mucki, ich weiß ein Spiel. Jeder von uns denkt sich eine Zahl. Und dann sagt jeder, was für eine Zahl er sich gedacht hat. Wer sich dann die größere Zahl gedacht hat, der hat gewonnen. Ein Satz sind 20 Kronen. Gut, Pause. Bobby nach einer Weile. Du Mucki, Denkst du an eine Zahl? Ja, ich auch. Mucki, was für eine Zahl hast du dir gedacht? 2. Schaut, hast schon gewonnen. Überhaupt mein Gedächtnis, klagt Bobby. Weißt, Mucki, es gibt 3 Dinge, die kann ich mir nicht mehr merken. Das erste sind Namen, das zweite sind Zahlen und das dritte, jetzt habe ich das auch schon vergessen. Der Bobby ist auch mal zur Jagd eingeladen. Abends auf der Jagdhütte gibt es ein Nachtmahl, da kriegt er geräucherte Zunge. Oh, was ist denn das? Zunge, Herr Graf. Das ist so was Unappetitliches. Ich mag nichts essen, weil es einer schon mal im Mund gehabt hat. Aber wissen Sie was? Geben Sie mir heute ein paar Eier. Der Graf Bobby und der Baron Mucki haben in Baden bei Wien ihr ganzes Geld im Roulette verspielt. Oh, der Bobby, der hofft auf sein Erbteil und nimmt die Sache nicht weiter tragisch. Aber der Mucki leidet entsetzlich, ist völlig verzweifelt. Er lamentiert eine ganze Weile, ob er sich nun umbringen soll oder nicht. Der Bobby hört sich das eine ganze Weile an, sagt kein Wort. Schließlich sagt der Mucki, das scheint dich ja gar nicht zu interessieren, Bobby, ob ich mich nun umbringe oder nicht. Doch, doch. Mir brennt schon vor Ungeduld zu erfahren, wie du dich nun entscheidest. Die gnädige Frau Gräfin ist auch einmal krank geworden. Na, sie gehen beide zum Arzt. Der Arzt untersucht die gnädige Frau Gräfin und sagt, ja, wissen Sie, Herr Graf, die gnädige Frau Gräfin braucht einmal einen ordentlichen Coitus. Aha, sagt Bobby, ein Coitus. Könntest du jetzt nicht gleich selber machen, Doktor? Sagt aber, ja, Herr Graf, aus alter Freundschaft, wir kennen uns schon so lange, natürlich, mach ich. Gesagt, getan. Als man fertig ist und wieder angezogen ist, fragt dann der Bobby im Hinausgehen, wissen Sie, Herr Doktor, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das ein Coitus ist, hätte ich geglaubt, Sie hätten mal alle gevögelt.